Anfang Mai fasste der Führer und der Duce den Entschluss der engen Verbundenheit zwischen ihren beiden Völkern durch den Abschluss eines umfassenden politischen und militärischen Bündnispaktes Ausdruck zu geben. In Mailand haben der italienische Außenminister und ich unter dem Jubel Oberitaliens, das dem Abgesandten des Führers einen triumphalen Empfang bereitete, und unter der Zustimmung des gesamten italienischen Volkes diesen Beschluss der Regierungschefs durch Handschlag bekräftigt. Heute, zwei Wochen später bereits, begrüßt das ganze deutsche Volk mit der gleichen Begeisterung den Abgesandten des Duce, den Grafen Ciano, der soeben mit mir den Bündnispakt unterzeichnet hat. Dieser historische Akt ist der Abschluss einer Entwicklung, die aus der inneren Wesensgleichheit der nationalsozialistischen und faschistischen Revolutionen entstanden, zu einer immer engeren Interessensgemeinschaft und zu einer immer tieferen Verbundenheit der beiden Völker geführt hat. Deutschland und Italien sind jetzt eine unlösbare Gemeinschaft. Die Welt hat sich mit dieser Tatsache abzufinden. Keine Macht der Erde, keine Anfeindung und keine Hetze kann hieran etwas ändern. Wenn demokratische Kriegstreiber die kompliziertesten und zweideutigsten Paktsysteme zu erfinden versuchen, um Deutschland und Italien einzukreisen, so ist dieses Bündnis darauf die entschlossene Antwort. Seine Sprache ist klar und zielsicher, wie es unserer Denkungsweise entspricht. In Zukunft werden die beiden Nationen zusammenstehen, komme, was da kommen mag, immer bereit, einem Freunde die Friedenshand entgegenzustrecken, aber eisern entschlossen, gemeinsam ihre Lebensrechte zu wahren und sicherzustellen. 150 Millionen Deutsche und Italiener bilden mit ihren Freunden in der Welt einen Block, der unbesiegbar ist. Es ist ein stolzes Bewusstsein für jeden Deutschen und Italiener, zu dieser unlösbaren Kampfesgemeinschaft unter der einmaligen Führung Adolf Hitlers und Benito Mussolinis zu gehören.